Der Teufel in der Bibliothek. Hörspiel von Georges Perec. Aus dem Französischen von Eugen Helmlé. Habe ich denn noch meine Pfeife? Habe ich denn... Könnte noch meine Pfeife sein? Das gibt's doch nicht. Oh, ja, da ist sie. So. Jean, leg los, du bist dran. Okay, ihr könnt das Mikro aufmachen. Meine Damen und Herren, in der Reihe Carte Blanche der Radiodiffusion Télévision Française hören Sie heute Abend... Teufel in der Bibliothek, ein Hörspiel von Georges Perec, Regie Achille Burnax, mit Leopold Schmürz in der Rolle des Teufels, Gustav Adolf in der Rolle des Professors, dem kleinen Joachim Katten-Flicknerstein in der Rolle Firmans, Lucien Guitry in der Rolle des Isidore Ducasse Comte de Lautréamont, Ernest Hemingway in der Rolle seines Lebens, Septimus Severius in der Rolle von Ursus der Rebell und Bettina Sauerstoff in der Rolle Arnikas. Der Tochter vom Professor. Heftiger Applaus. Danke. Das heißt nicht der Tochter vom Professor, das heißt die Tochter des Professors. Das war ich nicht, das hätte... Ruhe. Gut, ich sag ja nichts mehr, aber ich weiß, was du nicht sagst. Was ist? Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Monsieur Achille Burnax sprechen. Das bin ich. Worum geht's? Nun, das ist so. Ich bin der Autor. Der Autor? Der Autor. Der Autor von was? Nun, von dem Stück, das heute Abend gespielt wird. Der Teufel in der Bibliothek. Das Stück fürs Radio. Ach, Sie sind Georges Perec. Ja, genau. Ich bin Georges Perec. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte selbstverständlich nur, wenn es möglich ist, wenn ich nicht störe, wenn ich mich in eine Ecke setzen könnte, zuhören. Verstehen Sie? Ich bin zum ersten Mal im Radio und ich würde gerne... Gewiss doch, setzen Sie sich. Nehmen Sie Platz. Ich würde Sie allerdings bitten, nicht allzu viel Lärm zu machen. Sie sind zu liebenswürdig. Fängt es bald an? Aber es hat schon angefangen. Hören Sie nicht. Das ist die Ouvertüre. Die Ouvertüre? Aber ja. Aber ich wollte doch die Brücke am River Kwai. Das war leider nicht möglich. Na, was heißt denn das, es war nicht möglich? Ich mache mir die Mühe, die Brücke am Kwai als Musik anzugeben und Sie setzen mir Chopin ein. Das geht einfach zu weit. Das ist nicht Chopin. Das ist nämlich Ravel. Aber ich muss doch sehr bitten, das ist Chopin. Ich bin schließlich nicht ganz ungebildet. Nein, hier ist die Plattenhülle, das ist die vierte von Ravel. Ja, mag ja sein, aber Ravel oder Chopin, ich wollte die Brücke am River Kwai. Nein, Monsieur Perec, das ich will die nicht. Brücke am das, River Kwai. Das ist zu teuer, verstehen Sie? Wir haben schon Schwierigkeiten genug, Hörspielproduktionen durchzusetzen bei unserem kleinen Etat. Wenn wir doch noch den Engländern Rechte bezahlen wollten, das geht nicht. Das wir geht nicht! Wir wollen unsere Piepen haben! Wir wollen unsere Piepen Schauen haben! Schauen Sie, der Chor! Wir wollen unsere Piepen haben! Unsere Piepen wollen wir! Echt, Mensch. Dann sehen Sie, was Sie da anrichten. Gut, gut. Das konnte ich ja nicht ahnen. Entschuldigen Sie bitte. Ich sage nichts mehr. Dafür wäre ich Ihnen außerordentlich dankbar. Herr Regisseur? Und Sie? Was wollen Sie? Die Herren Schauspieler sind da. Sie warten nur noch auf Sie. Na gut, dann fangen wir an. Alles klar, geht an seinen Platz. Und hier, die Geräusche machen, ihr traut euch nach links. Wir stehen an deinem Platz. Kamera ab, Klappe, Ton läuft. Ruhe! Ruhe! Ruhe! Ruhe! Ruhe! Schnell, der Chor! Marcel, du bist dran. Was soll das denn sein? Das ist das Geräusch des Windes in den Zweigen. Sie sind mal auf den Kopf gefallen, Sie arme alte Irre. No. Haben Sie nicht gesehen, dass hier orkanartiger Sturm steht? Ich dachte an eine allmähliche Steigerung, verstehen Sie? Das muss stufenweise kommen. Gut, aber dann steigen Sie ganz schnell. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Gut, wird gemacht. Knack, bumm. Wir haben verstanden. Am 7. Januar 1887 gegen 5 Uhr blies der Wind in Böen über die Ausläufer der kantabrischen Berge und in der unteren Poebene. Weil unsere Geschichte aber nicht 1887 spielt und weder die Ausläufer der kantabrischen Berge noch die untere Poebene zum Rahmen hat, ist dieser meteorologische Hinweis ohne jegliche Bedeutung. Und was soll ich jetzt machen? Na, guck doch in deinen Text, Mensch. Ja, da steht ein Kidam, komm vorbei. Was ist denn ein Kidam? Das ist so eine Art Beiwagen. Das kannst du doch machen. Beiwagen? Ist doch wie ein Motorrad. Ein Kidam also. An den Gittern des Schlosses entlangkommend, wäre überrascht gewesen, wenn er ins Innere hätte vordringen können. Was er natürlich nicht kann. Wir aber können es. Dank dieses Zauberstabs, dem Rundfunk. Wir sind jetzt im Innern des Schlosses. Und was wir sehen, ist dazu angetan, dass sich uns die Haare auf dem Kopfe sträuben. Eugene, deine Schläge müssen lauter sein. Was ist los? Jetzt bin ich dran. Ja, mein Junge, jetzt bist du dran. Pass gut auf. Ich bin's, Herr Professor. Na, natürlich bist du's, du Idiot. Der Papst ist es bestimmt nicht. Und was? Joachim, die Hunde heulen jämmerlich. Nein, ich weiß es, aber ich sag's nicht. Warum willst du es nicht sagen, mein Sohn? Er hat mich Idiot genannt, Papa. Hau ihm aufs Maul. Joachim, das war doch nur Spaß. Das meint er nicht. Was denn los? Fortfahren. Mein Gott, fortfahren. Was haben Sie jetzt davon? Sie hätten meinen Jungen bei dem Brot nicht so strapazieren sollen. Er kann nicht mehr. Er ist einfach am Ende. Er will nichts mehr sagen, weil Gustav ihn Idiot genannt hat. Das ist ja wirklich ein Witz. Joachim, mein Junge, wie kannst du nur so etwas glauben? Das war doch nicht ich, das war das Auto. Was ist denn? Ich komme. Oh, nein, Monsieur Perec, mischen Sie sich da nicht. Hat Idiot zu mir gesagt, Papa, verhau ihn. Aber Joachim, bitte. Und überhaupt, der Idiot sind Sie. Genau, wählen wir nicht. Regen Sie sich mal nicht auf. Wir lassen das Auto weg und fahren fort. Und kann ich Ihnen fragen, ich habe diese Szene geschrieben, damit Sie gespielt wird und wird gespielt. Aber Monsieur Perec, Monsieur Perec. Wenn Sie es schon uns zuliebe tun, dann tun Sie es wenigstens dem Kind zuliebe. Bedenken Sie, wie spät es ist. Ist das nicht zufällig der Leopard? Nein, der Leopard geht so. 71 Minuten. Das ist das Gleiche. Ja, aber es ist nicht dasselbe. Nun lass mal hören. Die französischen Uhren sind die besten Uhren der Welt. Komm, ich meine, geht vor. Meine geht nach. Hey, ihr zwei Schnauze! Man versteht jetzt ein eigenes Wort nicht mehr. Seht ihr nicht, dass wir hier ein Problem haben? Was ist? Über was ist? Ich hab Schnauze gesagt. Los, geht woanders spielen. Ja, gut, wir gehen ja schon. Wir gehen ja schon. Denn diese Typen unterjubelt. Das ist nicht zu fassen. Hör mal gut zu, Fermin. Zum letzten Mal wirst du deinen Text korrekt aufsagen oder nicht? Nein, und außerdem heißt Joachim und nicht Fermin. Ach du meine Güte, also gut, einverstanden. Wir schmeißen das raus und fahren dann fort. Nichts da. Damit bin ich nicht einverstanden. Dazu haben Sie kein Recht. Sie, lieber Autor, werden mich jetzt in Frieden lassen. Was will dieser schräge Vogel hier eigentlich? Sowas. Wer hat in diesem Laden das Sagen? Sie oder ich? Was denn, was denn? Wer hat dieses Hörspiel geschrieben? Sie oder ich? Kümmern Sie sich lieber um Ihre eigenen Angelegenheiten. Ich erteile Ihnen den Befehl, diese Szene zu spielen. Ah, so ist das. Sehr gut. Sie haben es so gewollt. Auf, Leute! Wir machen den Laden dicht! Es wird gestreikt! Alles aufstehen! Packt eure Sachen zusammen! Schön, bring die Meldung! Die Meldung? Was für eine Meldung? Ah, die Streikmeldung natürlich! Bring die Streikmeldung! Gut, wenn du meinst. Es wird gestreikt. Es wird gestreikt. Geht das so? Na ja, ein bisschen musst du das schon noch ausschmücken. Also gut, schmücken wir aus. Kraft der Vollmachten, die mir erteilt worden sind. Lumpenhund! Schnauze, der Chor! Nein, diesmal nicht. Die haben das Recht dazu. Sie protestieren gegen die Schändlichkeit des Autors, der sie so zum Äußersten treibt. Nur weiter so, nur weiter. Das war ganz gut. Lumpenhund! Lumpenhund! Lauter und etwas besser zusammen, bitte. Sind alle bereit? Also, eins, zwei, drei. Lumpenhund! Lumpenhund! Top! Sehr gut, Kinder. Und jetzt zu dir, Eugene. Was gibt's denn jetzt? Deine Meldung, mach weiter. Ja, wo war ich denn stehen geblieben? Kraft der Vollmachten, die mir erteilt worden sind. Hallo? Persönlich mal ein paar. Ach, du bist Margaret, ja, ja. Es geht so, ja. Vielleicht. Oh ja, mit Zwiebeln. Mit viel Zwiebeln, ja. Bis nachher. Ciao. Das war Margaret. Das ist doch los. Und er hat einen Apfelkuchen gebacken. Kraft der Vollmachten, die mir erteilt worden sind, bitte ich unsere liebenswürdige Kundschaft, sich... Hallo? Wer ist mein Apparat? Einen Augenblick, bitte. Achille? Was ist los? Eine Hörerin, sie möchte wissen, ob das hier der Popclub ist, nein, oder... Nein, das ist nicht der Popclub. Nein, Madame, das ist nicht der Popclub. Was es dann ist, wenn es nicht der Popclub ist? Ein Hörspiel, Madame. Nein, ich weiß, das ist nicht komisch. Ich verstehe das genauso wenig wie Sie, aber ich kann ja mal den Auto fragen. Einen Augenblick, Madame. Hey, Sie, Auto, hier bitte ich jemand mit Ihnen unterhalten. Ja, worum geht's denn? Eine Dame, die sich Fragen über den Sinn Ihres Hörspiels stellt. Gut, geben Sie sie mir. Hallo? Guten Tag, Madame. Ja, der bin ich. Aber gewiss doch, Madame. Nein, Madame, nein. Das bin nicht ich, sondern Sie. Es ist immer der andere, nicht ich, Madame. Sie, Madame, nur Sie machen den Sinn. Sie allein. Ja, Brecht, Madame. Ganz viele andere, ja, leider. Besten Dank, Madame, Sie sind zu gütig. Auf Wiedersehen, Madame. Die Leute sind wirklich komisch. Diese Dame wollte doch das tatsächlich... Das interessiert mich wirklich nicht. Schon gut. Ich habe nichts gesagt. Und was soll ich jetzt machen? Nichts, wir sind fertig. Wir warten jetzt nur noch auf das Ende der Sendung. Vielleicht eine Partie Poker spielen. Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich den Kleinen gern zu Bett bringen. Er ist sehr müde. Und außerdem ist Streik nichts für Kinder. Kommt gar nicht in Frage. Der Kleine bleibt hier. Alle sind im Streikverein. Ja! Ja! Schnauze, der Chor. Ich hat niemand gefragt. Oh, la, la, la, la. Ruhe! Sagen Sie mal... Sie halten den Mund. Sie haben keine Redeerlaubnis. Niemand hält Sie zurück. Beehren Sie uns schon bald nicht wieder. Was ist nun? Pokern wir oder pokern wir nicht? Zwei Paare. Könige. Oh. Ist gut. Ein Drilling. Ich hab volle Hand, Kinder. Immer her damit. Ohlala. Ist einfach zum Kotzen. Wie? Mein Kleiner ist zum Kotzen? Ihr werdet euch doch nicht wieder zanken. Leg mal lieber eine Platte auf. Platten? Gibt's hier Platten? Hey, Eugene, du könntest antworten, wenn ich mit dir rede. Hast du Platten? Die Platten habe, na klar habe ich Platten. Na, worauf wartest du noch? Leg eine Platte auf. Wie soll eine Platte auflegen? Genau darum habe ich dich gebeten. Ach so. Was wollt ihr denn hören? Irgendwas. Eine Geräuschkulisse eben. Eine Geräuschkulisse eben. Eine Geräuschkulisse. Oh, nein. Gut. Wird abgestellt. Hey, Genie, du bist dran. Mann, ist das zäh. Lass ihn in Ruhe, Söhnchen. Du siehst doch, dass er eine Platte raussucht. Wenn gespielt wird, wird gespielt. Ich komme, ich komme. Ich habe die Gesamteinspielung. Oder hast du gar nichts mit mehr Rhythmus? Euch kann man es auch nie recht machen. Genie, du bist dran. Dann werde ich euch jetzt mal so eine Platte auflegen. Dazu hast du kein Recht. Ich bin der Sprecher und ich lege die Platte. Für wen hält der sich eigentlich? Ich rühre deine Platten überhaupt nicht an. Ich habe doch mein eigenes Archiv. Man kann ihn zu harten Sachen. Nur keine Bange. So, hört euch die mal an. Da bleibt euch die Spucke weg. Nicht schlecht. Ich ziehe die BB306 vor. Das ist nun wirklich Geschmackssache. Spielst du jetzt weiter oder nicht? Ja, ich komm ja gleich. Hättest du dein Dingsbums abstellen können? Was denn für ein Dingsbums? Die Lokomotive! Man versteht jetzt allein das Wort nicht mehr. Das ist gleich vorbei. Jetzt gleich. Achtung und das ist wirklich anschaulich. Wie habt ihr denn das gemacht? Das sind Live-Aufnahmen, mein Lieber. Aus dem wirklichen Leben gegriffen. Ein glücklicher Zufall. Mensch, ihr könnt einem auf den Keks gehen. Hier wird gespielt. Wir sind hier in einem Friseursalon. Joachim, lass die Großen reden. Es ist wirklich eine Schande. Ein Kind, das um diese Zeit noch auf ist. Ja, etwas Ruhe, Kinder. Eugene, du bist dran. Es geht los. Joachim, heb ab. Danke. Gaston, du bestimmst den Einsatz. Ja. Oh, Backe, 50 Franc Einsatz. Marcel, fängst du an? Ja, schon geschehen. Und jetzt möchte ich eine Karte. Warte, bis du dran bist. Es haben noch nicht alle ihren Einsatz gezahlt. Mhm. Bon, Achille, Gustav, worauf wartest du noch? Es fehlt nur noch dein Einsatz. Ich muss mir das erst mal überlegen. Das ist immerhin ein schöner Batzen Geld. Andererseits, ich habe kein schlechtes Blatt. Das wollen wir gar nicht wissen. Hier wird nicht gesprochen. Also, es ist zwar teuer, aber ich gehe trotzdem mit. Na, kommen die Karten bald? Gut, die Karten. Gaston, wie viele für dich? Eine. Hier. Eine. Zwei. Bedient. Warte mal. Eine, zwei, drei. Ich will drei. Zwei für mich und drei für dich. Jetzt hast du das Wort, Marcel. Also, ich kaufe. Ich kaufe, ich kaufe. Spielst du oder spielst du nicht? Ja, ich spiele zwar, aber ich setze immer eine Runde aus. Das gibt's nicht. Entweder du zahlst deinen Einsatz oder du verpisst dich. Du wirst mir doch nicht beibringen wollen, wie man Poker spielt, du Rotzner, was? Ich spiele zwar, aber ich setze eine Runde aus, so. Macht schon schneller. Ich wollte gerade 25 Piepen einsetzen. Ach, 25. Plus 50, na, was sagt ihr dazu? Wer macht das? 75. Ach du meine Güte, das ist zu viel für mich. 75 und 75 sind 150. Zieh nicht ständig die Nase hoch, das macht nicht wild. 150, 150. Hier sind die 150. Zum Sehen. Ich halte. Hier sind sie, die 150. Und noch 200 dazu. Da seid ihr platt, wie? Ich passe. 350. Abzüglich meiner 25 Piepen macht so um die 325. Zum Sehen. Los, Beeilung. Hey, Moment, meine Herren, das ist eine Menge Geld. Gustav, schau mir nicht in die Karten. Du schummelst. Aber ich spiele doch gar nicht mehr mit. Das macht nichts, du schummelst trotzdem. Meine Herren, etwas Haltung bitte, wir sind auf Sendung. Hm? Ja. Gut. Ich passe. Wo stehe ich jetzt? Ich hatte 75 gesetzt. Und wir sind jetzt bei 350? Und 275 zum Ausgleichen. Plus 500, wenn ihr versteht, was ich meine. 500. Psst, leiser. Was ist denn los? Na ja, Dreist. Was ist denn eigentlich los? Was ist wirklich los? Spielen wir die Runde zu Ende oder nicht? Es fängt an, interessant zu werden. Ruhe, bitte. Kinder, ich erhöhe auf 2,5. 2,5. Los, Sohn, die holen wir uns. Mann, den kleinen Mann nicht scharf, der geht uns schon genug auf den Wecker. Will niemand sehen? Na dann her, die Peseten. Was hattest du denn? Hättest du erst setzen müssen, mein Lieber. Ich gebe auf. Die kommt mir zu teuer zu stehen, diese kleine Partie. Ich ja ebenfalls auf. Och, ihr werdet mich doch nicht sitzen lassen. Ein kleines Rommi. Ein Britsch 50 der Punkt. Sagt euch das nichts? Er kennt alle Kartenspiele. Aber vor allem beim Toto ist er sehr begabt. Nein, keine Karten mehr. Nie wieder das, nie wieder das. Ich sehe noch auf meiner schwarzen Hand die Stigmata, die eingebrannt unserer morbiden Leidenschaft, die giftigen Spuren, unheilvollen. Überschwangs. Ach, was nicht überschwang. Ich erinnere mich nicht mehr. Aber das war nicht schlecht, oder? Wem ist denn das? Weiß ich nicht. Jedenfalls ist es kein Perik, das ist sicher. Ein Stück ist ausgesprochener Quark. Lass ihn in Ruhe, der schmollt. Und da bin ich mir gar nicht so sicher. Kommt ganz drauf an. Gewiss, Shakespeare ist es nicht, keine Frage. Aber gegen Ende findet man doch einige Dinge. Zum Beispiel, wenn du sagst, O Herr, O Herr. O Herr, O Herr. Her, her. Zu mir, zu mir. Zu ihm, zu ihm. Hier ist das Kulturprogramm des französischen Rundfunks. Sie hören Nachrichten. Die Wetterlage beschäftigt auch weiterhin den britischen Premierminister. An den Ausläufern der Kantabrischen Berge werden heftige Schneefälle erwartet. Dort hat man allerdings schon ganz andere Fälle erlebt. Der Druck im iranischen Kabinett wächst. Die zu Rate gezogenen Ärzte verweigern jede Erklärung. Der Verzehr von Joghurt ist im Verlaufe der letzten 6 Wochen um 11% gestiegen. Die Gesellschaft zum Schutze der Nichteisenmetalle hat gerade ihre Vollversammlung abgehalten. Julie Lamermoor hat mit ihrem Präsidenten gesprochen. Herr Präsident? Ja, mein Engel, was gibt's noch? Könnten Sie unseren Hörern nicht mal sagen, was Nichteisenmetalle sind? Aber selbstverständlich, mein Schatz. Nichteisenmetalle sind alle Metalle außer Eisen. Nach der Dichte unterteilt man sie in schwere und leichte Nichteisenmetalle, nach der chemischen Beständigkeit in Edelmetalle und unedle Metalle. So einfach ist das. Und wozu dient das, Herr Präsident? Das kommt ganz darauf an, was man damit machen will, meine Süße. Herr Präsident, was sind die Ziele Ihres Vereins? Die Ziele unseres Vereins sind vielfältig. Und was noch? Nun, wir möchten auf nationaler Ebene die Verbreitung des Haushaltsaluminiums fördern. Und zu diesem Zweck werden wir übrigens einen französischen Verband zum Schutze der Bauxite gründen, der alle, die guten Willens sind, zusammenfassen wird, dass man sich das einmal gesagt sein lässt. Gibt es wirklich nichts anderes im Radio? Wir können ja schließlich nicht den offenen Kanal hören. Das wäre nicht sehr fair. Auf der französischen Hinterlandwelle kommt ein Hörspiel. Im Ernst? Na, hol uns das rein. Setz dir die Strünke nicht so ab, mein Bienchen, sonst verkürzt du dir am Ende noch die AVD. Was? Reicht schon, Mickey. Sollte mich die Lust ankommen, mir den Rabinader an Gori reinzuziehen, werde ich deine Eurydiken holen gehen. Ich sag das nur wegen deiner Thalia. Die wird dir bald den Oktav bei Casa Marducke. Hör mal, du Armgeige. Ah, wie, immer noch am Überkanzeln, ihr Pinsel. Würdet besser die Begrifflichkeiten ableuchten. Da kreuzen nämlich die Polyquetschen auf. Lamotte, die Polyquetschen. Los, Brabanta, einbuchten! Nun iphigenisiert mal nicht! Nicht gerade toll. Wer hat denn das gemacht? Die Regie? Ja. Ich wette, das war Arthur. Doch nicht, du seh Arthur. Hören Sie den Popshop mit José Arthur. Die letzten amerikanischen Neuheiten. Chabidu, bidu, yeah! Und nicht der, der andere. Der Dex, von dem ist der? Das ist UNESCO. Sind Sie sicher? Das ist ihm jedenfalls ähnlich. Also der Geräuschemacher ist nicht gut. Der macht die Polizeisirene wie die Feuerwehrsirene. Das ist doch Quatsch. Und die grüne Minna. Hast du gehört, wie er das Polizeiauto macht? Sowas müsste verboten sein. Ist nicht unbedingt schlecht, aber ist veraltet. Ein Polizeiauto von heute, das hört sich so an. sind uns ja oft einig. Aber jetzt trägst du doch ein bisschen dick auf. Naja, was denn? Man muss eben mit der Zeit Monsieur gehen. Monsieur Gaston, zum letzten Mal. Ich erteile Ihnen den Befehl, mit Ihren überflüssigen, nutzlosen Demonstrationen aufzuhören. Wir sind ja nicht im Zirkus. Was ist? Herein! Ich bin's, Herr Professor. Ich hab Max. Die Lage ist ernst. Ich habe einen Entschluss gefasst, den ich für äußerst wichtig halte, und ich bitte Sie, mir Ihre ganze Aufmerksamkeit zu schenken. Ich höre, Monsieur Perec. Es ist nicht gerecht, dass unsere internen Meinungsverschiedenheiten das Publikum von France Culture, des künstlerischen Weidelandes, berauben, dessen es zum Überleben bedarf. In einem unleugbaren und leidenschaftslosen Versöhnungswillen bitte ich Sie, Monsieur Bernax, Ihr anteiliges Unrecht einzugestehen. Nein, Monsieur Perec, erlauben Sie bitte. Es ist an Ihnen, Ihr anteiliges Unrecht einzugestehen und um Verzeihung zu bitten. Monsieur! Auf die Knie, Monsieur, auf die Knie! Monsieur, Sie überschreiten Ihre Rechte. Nein, Monsieur, nein. Sie haben meinen Männern und mir grausames Unrecht angetan. Sie haben dem nationalen Prestige, das wir durch die Stimme der Ätherwellen vertreten, Schaden zugefügt. Bedenken Sie, dass wir Genugtuung von Ihnen fordern könnten. Wir verlangen Entschuldigungen! Entschuldigungen! Aber was für eine Entschuldigung? Sie haben mein Patenkind einen Idioten genannt. Ihr Patenkind? Was für ein Patenkind? Mein Patenkind Joachim. Ach, Joachim ist Ihr Patenkind? Jawohl, Monsieur. Er ist also der Sohn des Souffleurs, der Neffe des Hauptdarstellers und Ihr Patenkind? Genau, Monsieur. Und ist das alles? Oh nein. Er ist auch der Vetter der Hauptdarstellerin, die heute Abend nicht unter uns weilt, weil sie in der Stadt diniert. Er ist der jüngste Bruder fast aller Mitglieder des Chores. Er ist der Enkel des Obergeräuschemachers, der angeheiratete Neffe des stellvertretenden Geräuschemachers und der Großcousin des Sprechers. Jetzt wissen Sie Bescheid. Das ist ja lustig. Das ist ja die reinste Vetternwirtschaft. Wenn du mich fragst, ich finde, sein Lachen klingt falsch. Mindestens einen halben Ton zu leise. Das ist mal sicher. Sie sollten wissen, Monsieur, dass der französische Rundfunk eine große Familie ist. Sie, mein lieber Ansager, kümmern Sie sich besser um Ihre eigenen Angelegenheiten. Monsieur, wir warten. Worauf warten Sie? Auf Ihre Entschuldigungen, Monsieur. Also gut, ich entschuldige mich vielmals. Na, genügt Ihnen das nicht? Gut. Mesdames et Messieurs, meine Damen und Herren, ich bitte Sie, den angemessensten und völlig fakultativen Ausdruck meines herzlichen und hochachtungsvollen Bedauerns entgegennehmen zu wollen. Nein, Monsieur, das genügt nicht. Wir brauchen ein Stück Papier. Ein Stück Papier? Hier ist eine Schreibmaschine. Ich hoffe, Sie können Maschine schreiben. Selbstverständlich kann ich Maschine Dann schreiben. Schreiben Sie, ich diktiere. Sind Sie bereit? Wie komme ich denn dazu? Nein, können Sie nicht. Los! Ich fange an. Monsieur Georges Perec, im folgenden Autor genannt. An Monsieur Achille Burnax, im folgenden Regisseur genannt. Artikel 1. Tor bietet Ftik, Funduktion, Regisseur, vertraut, in Ermütig, Umschuldigung, itet, Komma, nein, Punkt, neuer Absatz, lesen Sie. Och, Perec, den Tor genannt, Achille Bündes, den Regisseur genannt, Artikel 1. Demütig, ich habe demütig gesagt, das haben Sie ausgelassen. Oh, schon gut, schon gut. Ich fahre fort, Artikel 2. Joachim ist kein Idiot und kann es auch nicht sein. Los, schmier ihm einer. Halt bitte den Mund, Joachim. Der Kleine hat recht. Und du hältst auch den Mund. Haben Sie das? Gut, ich fahre fort. Artikel 3. Aus Gründen unleugbarer administrativer und ästhetischer Vereinfachung nimmt die vom Autor Firmin genannte Person den Namen Joachim an. Aber Sie machen mir ja die ganzen Sätze kaputt. Halten Sie den Mund, ich fahre fort. Artikel 4. Das Personal erhält eine Sonderprämie. Demagoge! Wir wollen unsere Titel haben! Haben Sie das? Komm, zeig her. Gut, sehr gut. Schreiben Sie darunter, ausgefertigt in Paris, gelesen und genehmigt, den 37. Juli 1908, in Gegenwart von Rechtsanwalt Corbeau, Anwalt am Berufungsgericht. Und jetzt unterschreiben Sie. Danke, hier halten Sie nicht länger zurück. Kann ich nicht hierbleiben? Nein. Ich habe geglaubt, wir sind nicht mehr böse miteinander. Na gut, einverstanden. Setzen Sie sich dort in eine Ecke, aber dass mir kein Mucks mehr kommt. Einverstanden, Monsieur Bernax. Danke. Vielen Dank, Monsieur. Los, los, jeder auf seinen Platz. Wir fahren fort. Los, los, schneller, schneller. Und machen erst mal das Gesicht, Joachim und Sie, an Ihrem Platz. Sie sind gleich dran. Nicht zu viel Lärm, die Geräuschemacher. Ruhe im Chor. Eugène, bist du soweit? Was? Ich passe. Na, Depp, an deinen Tisch. Wir fahren los. Dann los. Und hier, erster Akt, erste Szene. Die Szene spielt ohne Kommentar und nicht weit vom Schreibtisch des Professors. Es schlug Mitternacht auf den Stufen des Palastes. Ein Mann, in einen gut geschnittenen Mantel gehüllt, dessen Schultern jedoch gewonnen hätten, wenn sie etwas schmaler gewesen wären, schreitet schmerzvoll durch einen verrauchten Gang. Leopold, ich bitte Sie! Entschuldigen Sie bitte, ich hatte die Stufe nicht gesehen. Die Lage ist ernst, der Tag wird bald anbrechen, der Augenblick ist nah. Lauter! Was? Lauter, man hört da nichts! Das spielt keine Rolle, das ist nur ein Statist, fahrt fort! Und du bist dran, Joachim, mach keine Dummheiten! Schon gut, ich bin schließlich kein Idiot. Aber nein, du bist kein Idiot! Ich bin's, Herr Professor. Aber natürlich bist du's. Wie geht es dir, mein Kleiner? Es geht so, danke. Welch glücklichem Umstand verdanke ich deinen Besuch, mein Kleiner. Da ist ein Herr, der möchte Sie gern sehen. Ein Herr? Was für ein Herr? Na, der da. Aber nein, Joachim, ich hab dir doch gesagt, du sollst aufpassen. Was denn jetzt schon wieder? Hör mal gut zu, Joachim, der Herr ist nicht da, der ist draußen. Du musst deinen Text sprechen, du darfst keine Zeile ändern. Du musst sagen, ein Mann mit einem großen schwarzen Mantel. Was hat er hier zu suchen? Joachim, mein Kleiner, bitte fang nicht an zu diskutieren. Halt dich mal einen schwarzen Mantel an. Joachim, diskutiere nicht, tu, was ich dir sage. Komm, komm, hier sind 500 Francs. Aber Onkel, ich diskutiere doch gar nicht. Bloß... Was macht er denn da? Aber Joachim, das ist ein Schauspieler, verstehst du? Der tut nur so. Das ist für die Leute, die France Culture hören. Der wird gleich sprechen, aber im Augenblick ist es so, als ob er gar nicht da wäre. Es ist so, als ob er noch gar nicht in den Raum gekommen wäre, verstehst du? Nein. Joachim, du machst mir Kummer. Und Sie, Leopold, gehen Sie bitte hinaus, Sie werden dann gerufen. Das wird die Dinge sehr viel einfacher machen. Wissen Sie, dafür werde ich ja bezahlt. Aber selbstverständlich. Joachim, wir fangen von vorn an, aber pass gut auf. Ja, Onkel. Marcel, die Schläge gegen die Tür. Du bist dran, Joachim. Was ist? Ich bin's, Herr Professor. Was gibt's, mein Kleiner? Oh, da ist ein Typ, der mit ihm plaudern möchte. Lass mich in Ruhe, Joachim. Lass mich nachdenken. Na, das ist ja das Allerneueste. Hier hast du 40 Centimes. Geh mir die Zeitung kaufen. Danke, Onkel. Was war das? Das war der Autor. Hat sich verfehlt. Bringt ihn weg, bringt ihn weg. Ruhe, Ruhe, die anderen, wir fahren fort. Ich habe gesagt, wir fahren fort. Oh, entschuldigen Sie, Monsieur Bernax. Ich habe nicht zugehört. Ist ernst. Ich werde endlich die Geheimnisse des großen Ganzen durchdringen. Hallo? Was? 5 Minuten? Aber das darf doch nicht wahr sein. Das ist ja entsetzlich. Gustav, Leopold, euer Auftritt, schnell. Wir haben nur noch 5 Minuten. 5 Minuten. Na los, los, schneller, schneller. Marcel, mach schon. Es klopft. Herein, wer belästigt mich schon wieder? Das bin ich. Herein! Du sollst das dreimal sagen. Wir kommen schon herein. So gefällst du mir. Wir werden uns schon einig werden, hoffe ich. Um deine schlechte Laune zu vertreiben, komme ich als junger Grand Seigneur. Scharlachrotes, goldbesticktes Gewand, kurzer gestärkter Satinmantel, die Hahnenfeder am Hut, ein langer spitzer Degen. Und ich werde dir den kurzen und guten Rat geben, ein Gleiches zu tun, damit du befreit von deinen Ketten... Damit du dein Leben auskosten kannst. Unter welchem Gewand auch immer. Ich werde in seiner ganzen Härte das Elend spüren. Oh, Blüberei. Ha, lass die Tür schließen. Schneller, alle, schneller. Komm, fortfahren, Gustav. Hier, du bist ungewandt. Kein Mitglieder in der Rettung. In dir ist keiner. Wir wollen unsere Piepen haben. Wir wollen unsere Piepen haben. Marcel, hör auf. Marcel, bleib da, bleib da sitzen. Du jetzt, lass ihn dann runter. Hier, aber niemand sah ihre Zellen. Sie saßen zu Pferd, doch niemand sah ihr Reittier. Sie kämpften, Doch ihre Schwerter waren aus Schilfrohr. Sie starben, doch sie standen danach wieder auf. Denn die Handlungen der Irren gehen über die Vorhersagen der Weisen hinaus. Nein, nein, nicht so! Halt! Meine Damen und Herren, das französische Fernsehen brachte Der Teufel in der Bibliothek. Ein Hörspiel von Georges Perec. Regie Achille Burnax. Mit Leopold Schmürz in der Rolle des Teufels, Gustav Adolf in der Rolle des Professors, dem kleinen Joachim Karten-Flecknerstein in der Rolle Firmans, Lucien Guitry in der Rolle des Isidore Ducasse Comte de Lautréamont, Ernest Hemingway in der Rolle seines Lebens, Septimus Severius in der Rolle von Ursus der Rebell und Bettina Sauerstoff in der Rolle Arnikas, der Tochter vom Professor. Heftiger Applaus. Danke. Wir brachten Der Teufel in der Bibliothek. Ein Hörspiel von Georges Perec, aus dem Französischen von Eugen Helmle. Es sprachen Eugène, der Sprecher, Alexander May, Achille Burnax, der Regisseur, Heinrich Giskes, Georges Perec, der Autor, Paul Burian, Marcel, Geräuschemacher, Gerlach Fiedler, Gaston, Geräuschemacher, Klaus Herm, Professor Gustav, der Schauspieler, Hans Wieprächtiger, Joachim der Knabe, Hendrik Gries, Souffleur, sein Vater, Peter Heusch. In weiteren Rollen Silvia Hudala, Hans-Dieter Metz, André Vetters, Diana Greenwood, Reinhard Bock, Anne Schwöbel, Hans Mittermüller, Jürgen Haug, Daniel Mollard, Lutz Semmelrogge, Stefan Dutt. Ton und Technik Gisela Jahr, Werner Klein. Regieassistenz Stefan Dutt. Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Saarländischer Rundfunk 1991.